1. ICH habe MIT meinen Augen ein fest Virenbaren getroffen, damit ICH keine Jungfrau MIT lustenen Absichten betrachtet. 2. Welch Schicksal wird mir Gott sonst von oben zu teilen, und welch Serbi hat der Allmächtigen der Ho für mich vorgesehen. 3. Ist das Verderben nicht für die Genigen bestimmt, die Unrecht tun, und trifft das Unglück nicht die Jubeltäter. 4. Beobachtete nicht standig mein Wegen sollte nicht jeden Einzelnen meiner Schreit genor. 5. Falls ICH Gemmels MIT an Wahrheiten umgegangen bin oder mein Fass sich Bild hat, and a zu betrugen, soll dies geprüft werden. 6. Gott moge mich auf einer gerechten Wage wiegen, damit a mein Volkamin unschuld zweifelsfreier kennen kann. 7. Wenn mein Schritt vom rechten Fad abgewichen ist, mein Herr is meinen Augen folgt oder Unreinheiten meinen Handen klebt, dann soll ICH bestraft werden. 8. In diesem Fall soll ICH zu sehen, aber ein anderer soll die Ernte verzehren und mein Pflanzen sollen entwurzelt werden. 9. Falls mein Herr is Gemmels durch ein Frau werfet word oder ICH und der TUR meins Nachbarn heimlich gelort habe, am Unrecht zu tun. 10. Dann soll mein eigene Frau für einen anderen getraut malen und andermanner sollen ein Antim beziehung MIT eingehen. 11. Denn ein solche Tat wäre ein abschulisch Schande und ein Verbrechen, das von einem Richter streng bestraft werden must. 12. Es wäre wie ein Verzehrens für, das bis in den Abgrund brennt und meinen gesamten Besitz vollständig vernichten wird. 13. Wenn ICH das recht meines Dieners oder meine Magd missaktet hat, als SIE ein rechtlich Auseinandersetzung MIT mir führten. 14. Was konnte ICH tun, wenn Gott sich zur Prüfung erhebt, und was sollte ICH im Antworten, wenn mich zur Rechenschaft sieht? 15. Hat nicht derselbe Skopfer, der mich im Mutterlei bildet, auch SIE erschaffen, und hat uns nicht derselbe Gott im Schoss bereitet. 16. Wenn ICH den bedürftigen Eierwunsch verweigert oder die Augen der Witwe vor Hoffnungslosigkeit hat ermüden lassen. 17. Falls ICH mein Brot all eingegessen habe, wann das die Ways ihren gerechten Anteil davon erhalten hat. 18. Viel mehr habe ICH die Ways sieht meine Jugend wie ein Vater aufgesogen und die Witwe von Geburten unterstützt. 19. When ICH Jemanden saw, der vor Kalti zu grunging, weil er kein Kleidung hat, oder einen armen one schützen deck antraf. 20. When er mich nicht von Hazenz ignit, weil er sich durch die Wool meiner Schaf wieder aufwarmen konnte. 21. Falls ICH Gemmels main hand gegen einways erhoben habe, ne weil ICH wust, dies ICH im Stadte einflussreich unterstützer hat. 22. Dann soll mein Schulter ausdem Gelenk fallen und mein Arm vollständig aussehner verankern gebrochen werden. 23. Denn ICH furchte das von Gott verhängte Verderben und fühlte mich angesichtsseiner Überwältigenden Majestät vollkommen machtlos. 24. Wenn ICH mein Vertrauen allein auf Gold gesetzt oder zu feinem Gold gesart habe, das ist mein einzige Sicherheit ist ja. 25. Falls ICH mich über meinen großen Reichtum freut oder darüber, dass mein Hand so viel besitzt erworben hatten. 26. When ICH die Sun betrachtet, why SIE strahlte, oder den Mond beobachtet, why er insane ganzen praktum Himmel entlangsog. 27. Und when mein Herr sich heimlich verführen ließ, so dass ICH ihnen als Zeichen der Verehrung einen Handkuss zuwarf. 28. Auch dies wäre ein Verbrechen, das gerichtlich bestraft werden must, da ICH damit den Gott in der Ho verlunet hat. 29. Wenn ICH mich über das Unglück meines Feindes gefreut oder gejubelt habe, als in ein schweres Schicksal traf. 30. Doch ICH habe meinem Mund niemals erlort zu sündigen, indem ICH durch einen Flutsch seinen Tod herbeigewünscht hat. 31. Haben die Menschen in meinem Haus nicht besucht, das bei mir jeder Gast im IT Fleisch gesättigt word? 32. Kein Fremder muss Gemmels draußen übernachten, da ICH mein Turen für jeden Reisenden Stetsweet fen hielt. 33. When ICH mein Verfelungen vor. Den Menschen verborgen hat, ys and a ton, indem ICH mein should heimlich verstecter. 34, eine weil ich die groß Mensch fürchtet oder die Verachtung anderer Familien schut, so dass ich schwieg und nicht mehr hinausging. 35, o hat ich doch jemanden, der mich anhört. Hier ist mein Unterschrift, der allmächtig moge mir nun endlichen Worten. 36, Warlick, ich wer die Anklitschrift meines Gegner stolz auf meinen Schulten trägen und sie mir y ein Krone am das Hawk bin denn. 37, ich werd im Rechenschaft über jeden meiner Schreitabelgen und im Erhobenen Haupt y ein Furustint Gegen treten. 38, wenn mein Ackerboden gegen mich schreien werd und elsein Furchen gemeinsam über mein Unrecht wein ten. 39, falls ich den Ertrag des Lands verset habe, one darf zu bezahlen, oder das Leben der Rechtmassigen Besitzer unglücklich machte. 40, dann sollen auf meinem Feld Dornenstadt weisen wachsen und Unkraut anstelle von Gerst gedeihen. Hier enden die Wert hier abs.